Menschen zur Freiheit, zur Sonne. Wir halten zusammen, ob lebend, ob tot, mal kommen, was immer da wolle. Warum jetzt noch zweifeln, hört auf mit dem Harden, noch fließt uns deutsches Blut in den Adern. Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr. Geknechtet das Volk und betrogen, Verräter und Juden hatten Gewinn, sie forderten Opferlegionen. Im Volke geboren erstand uns ein Führer, gab Glauben und Hoffnung an Deutschland uns wieder. Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr. Wach auf und reihe dich ein, wir schreiten dem Siege entgegen. Frei soll die Arbeit und frei wollen wir sein und mutig und trotzig verwegen. Wir ballen die Fäuste und werden es wagen, es gibt kein Zurück mehr und keiner darf sagen. Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr. Das Schwert und den Hammer. Sie kämpfen für Hitler, für Arbeit und Brot. Deutschland erwache und Juda den Tod. Volk ans Gewehr, Volk ans Gewehr.